richtig. Dazu hättet ihr mich nötig. Und er schien sich sehr erleichtert zu fühlen. Nach einer kurzen Pause fuhr er fort. Nun, Jim, ich will dir was sagen. So viel will ich dir sagen und nicht mehr. Ich war auf Flints Schiff, als er den Schatz vergrub. Er und 6 Mann, 6 starke Seeleute. Sie waren nahezu eine Woche an Land und wir lagen die ganze Zeit vor Anker, das alte Walross. Und eines schönen Tages geht das Signal hoch und da kommt Flint ganz allein in einem kleinen Boot und um den Kopf ein blaues Tuch gebunden. Die Sonne ging gerade auf und totenblass sah er aus, Captain Flint, aber er war da, verstehst du, und alle 6 waren tot, tot und begraben. Wie er es gemacht hatte, das konnte keiner bei uns an Bord herausbringen. Er hatte gefochten und gemordet und plötzlich zugeschlagen wahrscheinlich, er allein gegen 6. Billy Bones war der Steuermann, Long John, der war Skimann. Sie fragten ihn, wo der Schatz wäre. »Oh«, rief er, »ihr könnt ja an Land gehen, wenn ihr Lust habt, und könnt da bleiben«, sagte er, »aber das Schiff, das segelt gleich wieder aus, um Meer zu holen, beim Donner nochmal, ja?« »Ja, das sagte er.« »Na, vor 3 Jahren war ich auf einem anderen Schiff, und wir kriegten diese Insel in Sicht. Jungens, sage ich, da ist Flints Schatz, lasst uns landen und ihn suchen.« Dem Captain gefiel das nicht, aber meine Messmate waren alle miteinander dafür, und wir landeten. 12 Tage lang suchten sie danach und jeden Tag schimpften sie fürchterlich auf mich, bis eines schönen Morgens alle miteinander wieder an Bord gingen. »Du, Benjamin Gunn«, sagen sie, »kriegst eine Muskete«, sagen sie, »und einen Spaten und eine Hacke und kannst hier bleiben und für dich alleine Flints Geld finden«, ja, das sagten sie. »Na, Jim, 3 Jahre bin ich hier gewesen und von dem Tage an bis heute habe ich keinen Mund voll christliches Essen gehabt.« »Aber trotz alledem, sieh mich mal an. Sehe ich aus wie ein gewöhnlicher Matrose?« »Nein«, sagst du. »Und ich war es auch nicht«, sag ich. Und bei diesen Worten zwinkerte er mir zu und drückte mir das Handgelenk zusammen. Dann fuhr er fort. »Sage bloß diese Worte zu deinem Squire, Jim. Er war es auch nicht. Das sind genau die Worte, die du sagen musst. 3 Jahre war er der Herr auf dieser Insel, bei Tag und Nacht, in Regen und Sonnenschein, und manchmal dachte er vielleicht an ein Gebet, sagst du, und manchmal dachte er vielleicht an seine alte Mutter, sagst du, ob sie wohl noch am Leben wäre, aber der größte Teil von ganz Zeit, so musst du sagen, der größte Teil von seiner Zeit ging auf was anderes drauf, und dann gibst du ihm einen kleinen Wink, so wie ich jetzt dir.« Und dabei zwinkerte er mir wieder sehr vertraulich zu. »Und dann«, fuhr er fort, »dann kommt die Hauptsache, dann sagst du dies. Gunn ist ein guter Mensch, ja, so musst du sagen, und er hat viel mehr Zuvertrauen, viel mehr, vergiss nicht, das zu sagen, zu einem Gentleman, der als Gentleman geboren ist, als zu diesem Glücksgentleman, wie er selber einer gewesen ist.« »Höre«, sagte ich, »ich verstehe kein Wort von dem, was du da gesagt hast, aber es ist ja auch ganz einerlei, denn... wie soll ich an Bord kommen?« »Ja, da liegt der Hund begraben, da hast du recht. Aber na, ich hab da ein Boot, das ich mit meinen eigenen 2 Händen mir gemacht habe. Ich hab's unter der weißen Klippe. Wenn es zum Allerschlimmsten kommt, könnten wir es damit versuchen, sobald's dunkel geworden ist.« »Oho«, rief er plötzlich, »was ist das?« Denn gerade in diesem Augenblick, obgleich bis zum Sonnenuntergang noch mindestens eine Stunde war, donnerte ein Kanonenschuss, der alle Echos der Insel erweckte. »Das Gefecht hat begonnen«, rief ich. »Komm schnell!« Und ich begann, nach dem Ankerplatz hinunterzulaufen. Alle meine Ängste waren vergessen. Dicht an meiner Seite trabte leichtfüßig der ausgesetzte Matrose in seinem Ziegenfell. »Links, links«, sagte er, »halt dich links, Mart Jim, fix unter die Bäume, da schoss ich meine erste Ziege. Sie kommen jetzt nicht mehr hier herunter, sitzen alle oben auf den Bergen, aus Angst vor Benjamin Gunn. Und da ist der Friedhof. Siehst du die Grabhügel? Hierher kam ich ab und zu und betete, wenn ich dachte, es könnte wohl wieder ein Sonntag sein. Es ist ja eigentlich keine Kirche, aber es kam mir doch feierlicher vor. Und dann, nicht wahr, Ben Gunn hatte es ja ein bisschen knapp. Keinen Pastor, nicht mal eine Bibel und eine Flagge, verstehst du?« So plapperte er immer zu, während ich rannte, so schnell ich konnte, Natürlich bekam er keine Antworten, aber er erwartete auch keine. Dem Kanonenschuss folgte nach einem ziemlich langen Zeitraum eine Salve Kleingewehrfeuer. Wieder gab es eine Pause und dann sah ich, eine Viertelmeile von mir entfernt, die englische Flagge über einem Walde hoch in der Luft flattern.